live aus dem Studio Wedding, heute am Donnerstag, eure Reise ins Elektroland mit Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Ja, hier auf Grenzfall Elektro at Laserstar Radio, beziehungsweise später als Podcast auf radio-talentfabrik.de, in dessen Programmrahmen wir auch diese Sendung veranstalten. Ich heiße alle Zuhörer herzlichst willkommen hier. Was kann ich so sagen? War eine interessante Woche mit Höhen und Tiefen. Alles dabei. Im Moment haben wir, sagen wir mal so, konstante 20 Grad mit bewölktem Sonnenhimmel. Ein bisschen herbstlich ist es, aber es ist auch nicht schlimm. Ich habe ein buntes Programm für euch zusammengestellt. Mal schauen, wie es euch gefällt. Das könnt ihr mir ja gerne mitteilen, entweder über Facebook oder über Twitter. Twitter bin ich als Kamur zu finden. Und bei Facebook, da findet ihr mich ja über, beziehungsweise uns, diese Sendung über die Facebook-Seite Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik oder jetzt ganz neu auch über Studio Wedding. Da könnt ihr auch irgendwie was posten, wenn ihr wollt, wenn ihr Tipps oder Anregungen zur Sendung habt. Oder auch Musikwünsche, einfach raus damit, erzählt es mir, sagt es mir, schreibt es mir. Ihr hört im Hintergrund momentan FX Twin X-Tall und anschließend geht es auch direkt weiter mit Pendulum Watercolor. Ja, hoffe, dass ich euch schon mal ein gutes eine gute Playlist hier aufgestellt habe. Bin mal gespannt. Ja. Der ein oder andere bekannte Track wird auf jeden Fall dabei sein, das kennt ihr ja. Jetzt will ich einfach mal die Klappe halten, mich in den Hintergrund begeben und gebe frei für in ein paar Sekunden folgen dann Pendulum mit Watercolor, während ihr jetzt noch FX Twin X-Tall zu Ende hört. easy to get acid. You can get it anywhere. Bye. Erika Badu mit My People. Das war der Song, den ihr jetzt gerade gehört habt. Davor gab es Chemical Brothers und ein paar andere noch in einem Special. Jetzt kommt Gorillaz mit Kids with Guns. Einer meiner, man kann sagen, Lieblingssongs von Gorillaz. When you have real change, everybody's name again. Yeah. Musik ist was Herrliches und ich zähle Lackluster auf jeden Fall zu der sehr guten Musik dazu. Das war Terramut. Ziemlich derber Track, muss man einfach sagen. Höre ihn immer wieder gerne. Genauso wie den nächsten, den kennt der ein oder andere Zuhörer bestimmt schon des Öfteren gehört. Heute wieder mal im Programm Massive Attack mit Man Next Door. Einfach einer meiner Lieblingssongs.

Tosca mit Suzuki oder umgekehrt. Aber nein, ich denke, die Band heißt Tosca oder der Interpret. Weiter geht es mit Trent Müller und Sunstroke. Mm-hmm. Premieren über Premieren. Im Moment hört ihr Upgrade of Upgrade von Grenzfall und es gibt, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, gleich noch eine Premiere und zwar von Tony Latenz. Ich hoffe, wir kriegen das in der jetzigen Sendung noch rein. Nach Upgrade of Upgrade gibt es GMLAB mit Deep House, Chocolates und Peanuts. Ja, viel Spaß hier bei der Reise ins Elektroland. Basic Noise, A Gravit Part 1, The Mark Strugger hat diesen Remix gemacht. Da gab es vor zwei Wochen auch eine sogenannte Release Party bei uns, bei der Reise ins Elektroland. Und deswegen möchte ich das Lied einfach nochmal spielen. Und anschließend gibt es, wenn nichts dazwischen kommt, eventuell kommt was dazwischen, was nicht negativ zu deuten wäre. Auf jeden Fall folgt danach Ariel Bricker mit Bergheim, ein Spezial. Ich will die kurze Pause, wir haben jetzt 20:02 Uhr, kurz nutzen, um all die Leute zu grüßen, vor allem meine liebe Janine, meine Verlobte von hier aus dem Studio Wedding. Erstmal ganz liebe Grüße nach Charlottenburg, auch an Michelle, deine Tochter. Dann grüße ich Tony Latenz ganz herzlich, meinen Akadash aus der schönen Pfalz. Rutschen wir mal von der Pfalz ins Saarland, da möchte ich dann ganz herzlich den Amadeus grüßen und auch den Rio. Ich grüße auch mal schon mal einen Neu-Berliner, den ich ankündigen kann. Nächste Woche ist er dann auch hier im Studio. Übernächste Woche, das ist der Ruven. Einige erinnern sich noch an diese Sondersendung vor ein paar Wochen. Da waren die beiden hier. Ruven hat sich jetzt entschlossen, seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin zu verlagern. Beginnt hier irgendein Studio mit Design, Bilder, irgendwas. Passt also gut ins Konzept. Auch sei mir der Erik ganz herzlich gegrüßt. Ich hoffe, dass er unserer Sendung immer noch treu folgt. Dazu auch noch schöne Grüße an deine liebste Coco. Ja, vielleicht kann ich auch den ein oder anderen Neuankömmling begrüßen. Es wäre ganz schön, wenn das Publikum sich erweitert, unserer Reise ins Elektroland hier von Roman Kanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Eine Radiosendung von radio-talentfabrik.de. vergessen, nur das eine, ich stehe wieder auf der Bühne und zwar könnt ihr mich entweder diesen Samstag in der Neuen Christstraße in der City Boutique begutachten oder hören. Dazwischen, also erstmal um 13 Uhr und dann nochmal um 15 Uhr gibt es eine kleine Lesung. Und wie schnell vergeht die Zeit? 2 Monate sind schon wieder vorbei. Nächste Woche heißt es wieder im Art Room im Berlin Carré Crazy Words. Wer nicht weiß, wo das Art Room ist, beziehungsweise wo sich das Berlin Carré befindet, das steht fast mitten auf dem Alex, neben dem Alex. Wenn man also rauskommt, dann rechts läuft, runter Richtung, keine Ahnung, in welche Richtung es da geht. Ja, doch, Richtung Rotes Rathaus und dann aber auch wieder rechts. Kommt man irgendwie dahin. Irgend so eine Bierkneipe ist da, irgendein Bierbrauhaus befindet sich daneben dran, also es ist gar nicht so schwer zu finden. Los geht es ab 20 Uhr im Berlin Carré, Crazy Words, empfehlenswert, unter anderem wieder Wolfgang Endlers auf der Bühne, ich natürlich. Dann mein guter Freund Rolf Gänserich, der das Ganze auch ins Leben ruft. Und an der Gitarre diesmal wieder Heiko, sehr netter Akadash, kann man nur sagen, ganz toller Typ. Aber ich habe schon gehört, dass natürlich auch Tito und Tarantula an diesem Tage auftreten und just zu derselben Uhrzeit irgendwo in Friedrichshain, wer hätte das gedacht, ich glaube am Ostbahnhof oder so. Von daher rechne ich mal mit wenig Publikum, denn Tito und Tarantula ist natürlich deutlich fetter. Wobei Tito und Tarantula kostet natürlich Eintritt und die Eintrittskarten sind bestimmt alle schon vergeben. Wer also noch Zeit und kein Geld hat, aber irgendwie mal Lust auf Kultur hat, kommt einfach vorbei und kann dann gute Kultur genießen. So, jetzt habe ich auch genug geschwafelt. Ihr hört jetzt immer noch GMLA, BD, Deep House, Chocolate and Peanuts. Und danach gibt es Basic Noise, Acrabic Part 1, The Mark Strucker, ein Remix von ihm. Anschließend Ariel Bricker mit einem Special aus dem Bergheim. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. We'll be right back. not considering I would have to travel the same road back to where it all began when the mind started to unravel. Different antidepressants now. A third resides in my dresser drawer. A backup supplement to a supply side suicide. I try to ignore. I went too far from home again. Not considering I would have to travel. Home someday, and someday soon I'll have to pay the toll. Before God sees, I know I must remove these stains from my soul. Song, kann man nicht anders nicht mehr dazu sagen. Wir machen jetzt weiter mit Karim und Ludwig Cohen in Kid Buddies. Kick Buddies. Thank you.

Doppelte Premiere angekündigt und wir halten unsere Versprechen auch. Nach der Premiere von Upgrade of Upgrade, der Gruppe Grenzfall, in der ich stecke, gibt es jetzt von Tony Latenz an der Nabel. Es ist der erste Song, den er seit 1999 in der Pfalz produziert hat. Sozusagen eine doppelte Premiere. Bin mal gespannt, wie es sich so einschmiegen wird in unsere Reise ins Elektroland, aber ich kann euch sagen, vom Gefühl her passt es definitiv. Möchte ich auch nochmal auf seine Seite hinweisen, auf das Netlabel. Das da heißt schall-netlabel.com. Gab es jetzt vor ein paar Wochen eine Release, Basic Noise, kann man echt nur empfehlen, das ist die 34. Ja, Ja, und diesen Song, den ich jetzt von ihm spielen will, den gibt es natürlich noch nicht auf Schall. Da wird aber wohl bestimmt demnächst dann irgendwie da drauf erscheinen. Ist sozusagen jetzt die absolute Premiere hier im Radio bei unserer Reise ins Elektroland. Wundervolle Welt der elektronischen Musik. Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Danke hier nochmal an radio-talentfabrik.de, dass wir über diese Seite diese Sendung gestalten können. Ist ja auch immer eine Frage mit der GEMA und so, ne? Also von daher, wir sind da auf der richtigen Seite. Danke, danke. No, there was no mystery. No, the scene could not sustain. Yes, the wreckage was yours to blame. Yes, kids flocked in New York City. Yes, kids changed into something pretty. Yes, PG returned his back. No more HK, Coco cracking. Yes, the kids learned how to play. But after night, always comes the day. Von hier aus dem Studio Wedding nochmal die herzlichsten Grüße nach Kontwig, auch an Tanja, die auch zuhört. Ich wünsche euch einen guten Appetit jetzt noch und genießen wir alle zusammen den nächsten Song, der da heißt An der Nadel von Toni Latenz, Toni Tigerblut Latenz in dem Falle. Und ja, seit 1999 den ersten Track, den er jetzt in der Pfalz produziert hat. Wir sind mal gespannt und hören mal rein. Viel Spaß euch allen mit ihm. Wirklich ein wunderschöner Track von Tony Latenz, der da heißt An der Nabel. Danke nochmal dafür, dass Sie das als Premiere spielen durften. Und ich will gar nicht lange reden, hier geht's weiter mit Mike Snow und Devil's Work. The Pharaoh is woken. My hands, I feel like I've been here before. She has already spoken. Wiedersehen, denn unsere Reise ins Elektroland geht soeben zu Ende. Wir spielen jetzt im Moment Depeche Mode mit Love Theme. aus dem Album Exciter. Oder von dem Album Exciter. Anschließend geht es weiter mit Candice Drôle du Canaré Migain oder so ähnlich. Und es folgt noch Gruder und Dorfmeister mit Chaka Taka Dodab. Gut möglich, dass ich mich dann nochmal melde, aber ich wollte einfach mal sagen, dass wir uns am Ende unserer Reise befinden. Bis nächste Woche. Wir werden sehen, ob Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Ein Wochentag wird sich finden für die nächste Reise ins Elektroland. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und ja, noch eine schöne Woche. Angenehmes Wochenende. Bis demnächst. hier auf Grenzfall Elektro at Laser Star Radio. Guck mal, ganz gehst du wieder von der Welt der elektronischen Musik. Eure Reise ins Elektroland.